HR3 Club Night. Live aus dem Forum der Festhalle Frankfurt, der Full House Rave und die HR3 Club Night. Momentan seit einer Stunde legt schon Mark Spoon auf. Nachher geht's dann weiter mit Joey Beltram, dann kommt Pascal Feos und dann um 2 Uhr, wenn wir nicht mehr auf Sendung sind, startet Gail San. Das heißt, Leckerbissen kann man nur hier erleben. Ein paar weniger Eintrittskarten gibt's noch, habe ich mir eben sagen lassen. Ja, und jetzt geht's ab. Mark Spoon zuerst beim Full House Rave. HR3 Club Night.

I'm

Pop it.

put them outside.